контрольная работа 7А, задание 8. Контрольная работа 7Б, задание 8. Heute ist Sonntag, aber Frau Keller steht wie immer früh auf. Kellers wollen heute zu den Verwandten nach Grünau fahren. Dort wohnt die Schwester von Frau Keller. Frau Keller will auch ihre Kinder mitnehmen. Der Sohn Heinz und die Tochter Brigitte fahren nach Grünau immer gern. Kellers bereiten sich schnell auf den Ausflug vor. Der Zug nach Grünau fährt schon um 9 Uhr. Nach dem Frühstück verlässt die Familie die Wohnung. Die Fahrt dauert nicht lange. In einer Stunde sind sie schon in Grünau. Bei den Verwandten verbringen sie den ganzen Tag. Sie essen hier auch Mittag. Die Eltern sitzen mit den Verwandten im Garten und unterhalten sich über dies und das. Die Kinder spielen. Erst spät abends fahren Kellers nach Hause.